Telekom-Fernsprecher Sanderstraße 23 an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Lichterketten-Weihnachtsstern, der hier im Wohnungsfenster gegenüber dem Fernsprechgerät in allen möglichen Farben aufleuchtet. Unter anderem in Blau, Grün, Rot, Orange, Gelb, Weiß und untereinander auch noch die Farben mischt, sowie zwei Holzweihnachtsständer mit weißen Elektrokerzen und eine kleine Holzkrippe, die mit kleinen Figürchen ausgerüstet ist. Also Maria, Josef, Hirten und das Jesuskind. Das Ganze wird von orangefarbenen Lichtern angestrahlt. Und links neben der Krippe befindet sich ein Nikolaus in einem weiß-roten Gewand, der einen Hirtenstab hält. Und links neben diesem Nikolaus befindet sich ein traditioneller Weihnachtsmann im roten Kostüm mit schwarzen Stiefeln, dem Gabensack und einer Laterne. Ja, ansonsten hier in der Sanderstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.